Wir haben den 8.10.2013, die 58. Ausgabe. 4 Ecken 2 Elfer steht dann. Ich begrüße den Hörer per se und sage Hallo natürlich auch zu Pocho. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ach Mensch, Pocci. Gute Laune plus, ich bin der Oktopus. Boah, nach diesem Earthquaking-Spieltag, da bist du ja wirklich in Weltklasseform. Du bist ja launisch, bist du ja in der Champions League gerade. Ich habe die Champions League gewonnen, launisch. Und zwar direkt zweimal in einem Spiel. In einem, ja. Das ist wahr, du bist ja völlig euphorisiert. Also der Spieltag, der hat ja komplett in die Karten gespielt und ich glaube, wir würden dann auch fast zum 8. Spieltag kommen, oder? Ich bin geil auf das Ding jetzt, darüber zu reden. Du bist geil auf die Schale. Sag es doch, wie es ist. Ja. Der Gladbacher als solches, der hat den Champions League Finalisten besiegt. Jetzt muss auch alles drin sein. Der Gladbacher per se, richtig. Mhm. Sei doch mal ehrlich, Pocho. Ja. Nach diesem Spieltag. Ja. Also, ja, wirklich. 90 Minuten den BVB an die Wand gespielt hat. Ich möchte fast sagen, am Nasenring hervorgeführt hat durch die Stierkampf-Arena zu Gladbach. Und zum Schluss hatten Kruse und Raphael das Bolzenschussgerät in der Hand. Scheiße, da dreht er durch, der Pocho. Aber ich werde jetzt auf die Official Bundesliga-Page gehen. Mhm. Und da fangen wir aber oben an. Mhm. Ich sehe gerade, Gladbach kommt dann auch schon bald. Ja, bald. Mhm. Ne? Und also, hold your horses. Ey, 3. Okay, kommen wir zu Hannover 96 gegen Hertha BSC. Eine Partie, die ich gesehen habe. Mhm. In voller Gänze und auch dramaturgischen, überschwänglichen, naja, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, denn großartig dramaturgisch war da nichts zu holen. Es war wieder der Krampenfußball von 96, den man gewohnt war. Eine absolute spielerische Katastrophe. Ich glaube, der TSV KK bei mir hier um die Ecke würde da noch technisch den noch was zeigen, aber man muss sagen, heim kann man 96 irgendwie nicht besiegen. Es geht scheinbar nicht. Ich bin mal gespannt, wenn wirklich die großen drei kommen. Leverkusen oder, naja, Pocho, sage ich's. Die großen vier kommen. Gladbach, Leverkusen, Dortmund und Bayern. Aber für Hertha hat es nicht ganz gereicht. Es war eine Partie zum Abgewöhnen. Also wer wirklich da zugeguckt hat, mein Beileid. Ja, also das ist wirklich, was der gute, nette, sympathische, liebe Herr Slomka dort wieder veranstaltet hat. Das war zum Mäusemelken. Tolles Tor vom Ronny, Bruder von Raphael, ne? Ja, ja, ja. Ein schönes Tor. Ich bin auch der Meinung, dass solche Freitagabendspiele oft einen solchen Verlauf nehmen. Das liegt noch nicht mal an Hertha. Ich weiß nicht, ob die abends nicht so Lust dazu haben und so. Ich mag diese Flutlichtspiele sehr persönlich, aber die Akteure auf dem Platz wirken mir oft ein wenig behäbig bei Freitagabendspielen. Vielleicht haben sie die Party am Wochenende im Kopf, man weiß es ja nicht. Das kann sein. Das kann natürlich sein. Aber Wahnsinnsding von Ronny und auch eine schöne Klebe da von Schulle hat er schön reingemacht, das Ding. Und aber spielerisch ist da einfach nichts zu holen bei 96. Gerade auch ohne Juf ist da vorne nichts los. Gut, auch mit Juf ist da vorne nichts los. Nee, ich bin der Meinung, Slomka muss weg. Aber, oh Gott, die 96, Fenster ist doch so lieb. Ja, ist ein Sympath. Geht mit ihm ins Bett und macht sonst was. Aber ein guter Fußballlehrer ist er bei weitem nicht mehr. Ist er bei weitem nicht mehr, Pocho. Beim Spiel muss ich aber auch sagen, dass man auf jeden Fall Hertha auch ein bisschen rausheben muss, weil die machen ja weiter da, wo sie die ganze Saison schon weitermachen. Sie sammeln fleißig Punkte jetzt auch auswärts hier bei Hannover. Und wir wissen ja auch, dass Hannover auch jetzt 13 Punkte hat, also nicht eines der schlechtesten Teams der Bundesliga sozusagen im Moment ist. Mit dem Titelkandidaten Gladbach. Richtig, aber nicht torgleich. Und nee, aber jetzt mal im Ernst. Also ich finde wirklich gut, dass Hertha sich wirklich auch in dieser Region ein bisschen festbeißt in der Tabelle. Ich hätte damit nicht gerechnet am Anfang der Saison. Ich auch. Da also ein Chapeau. Chapeau und per se sehr gutes Saison bis jetzt. Sehr gutes Saison. Nee, aber auch... Ist gutes Saison. Ist gutes Saison, Junge. Aber auch Berlin hat jetzt keinen Glanztag gehabt. Nee, das will ich damit auch nicht sagen. Aber wie gesagt, diese Punkteausbeute, die sie bis jetzt gezogen haben, die ist echt beachtenswert. Und da möchte ich auch die nächste Phrase rausschießen. À la Bonheur. Berlin. No. Nee, 96, Hertha, das gucke ich mir nicht nochmal an. Und ich wollte ins Stadion gehen. Ich wollte die Karten bestellen, war ausverkauft. Ja, krass, ne? Schau an. Deine Block, der nach dir benannt ist. Mein Langnese Family Block. Ja? Wo man mal schöne Flutschfinger reinpfeifen kann, der war ausverkauft. So wie die ganze HDI-Arena. War ausverkauft. War kein Platz mehr da. Ja. Schalke 04 gegen den FC Augsburg. Und ich weiß nicht so richtig, was ich da sagen soll. Schalke, Champions League mit 6 Punkten, Tabellenführer. Bundesliga, dann ballern sie da mal wieder Leverkusen weg, in Anführungsstrichen. Ne? Also sie haben sie wirklich dominiert da in dem Spiel. Und da denkt man sich, ja Mensch, die haben auch eine gute Truppe, jetzt läuft's wieder. Dann verlieren sie wieder. Und jetzt gegen Augsburg, die du auch erstmal besiegen musst, gewinnst du dann klar 4-1. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Komische Truppe. Das Spiel an sich, Schalke gegen Augsburg, war ein bisschen geprägt natürlich von der Foul-Elfmeter-Entscheidung und der anschließenden roten Karte für Augsburg. Okay. Meiner Meinung nach war das natürlich der Knackpunkt im Spiel. Aber auf diese Problematik möchte ich später nochmal eingehen. An sich ist das Ergebnis überhaupt nicht aussagekräftig. Oh, Augsburg war nicht so schlecht, wie das Ergebnis es widerspiegelt. Meiner Meinung nach hat Schalke einfach an dem Tag wirklich das gemacht, was sie in vielen Spielen sonst vermissen lassen, nämlich Tore schießen. Oh. Und das in vernünftiger Art und Weise. Der Hunter ist wieder im Training. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass Schalke sich jetzt langsam zusammenrafft. Also wir erwarten ja nicht, dass Schalke in dieser Tabellenregion bleibt, wo sie jetzt sind. Hoppa. Und die sind ja jetzt Achter, natürlich stark nach oben getrieben, weil dieses Feld sowieso sehr eng zusammen ist. Allerdings muss man halt sagen, dass Schalke, glaube ich, durch diese positiven Erlebnisse in der Champions League und auch jetzt in der Liga wahrscheinlich am nächsten Spieltag dann eher dann auch den Platz einnehmen, den sie am Ende der Saison meiner Meinung nach einnehmen, nämlich Platz 4. Gehst du aber auch von aus, dass sich da jetzt endlich mal so eine gewisse Stabilisierung da einpendelt? Es muss oder? Ja so kommen, Chris. Es muss ja so kommen, weil alleine vom Spielermaterial, um es mal so zu nennen, her, muss Schalke unter den ersten 4 stehen. Da gibt es kaum ein Team, was annähernd einen so guten Kader hat, außer eben diese Top 3, die wir da oben stehen haben. Und von daher gehe ich eigentlich fest davon aus, wenn jetzt auch die Tordifferenz mal in den Griff gekriegt wird, was ja mit dem 4-1 schon ein guter Schritt dahin war, dann kann Schalke bald an die Tabellenregionen anknüpfen, zu denen sie auch hinwollen. Ich bin hier gerade so nebenbei am Surfen. Mhm. Mach nochmal an. Ich hasse Japan-Flöte, ne? Ja, pass mal auf. Ich kann dir nicht sagen, was das für ein Lied ist, aber es ist ein Startlied zu einer official Fan, also zu einer offiziellen Page zu einem Fußballclub, der in der Bundesliga spielt. Ich dachte, das wäre der neue Zelda-Trailer. Zu Ocarina. Nee, zu hieß es Wind Waker HD. Links Awakening war das letzte, was ich gespielt habe. Ganz aktuell. Jetzt ist doch glatt mein CDU. Ich hatte auch so eine goldene Kassette fürs NES. Fürs NES, ja, das war das normale Zelda. Das hatte ich in so einer Gold-Cartridge. Ja, ich auch. Ja. Das war schön. Das zweite Zelda war wieder ganz komisch. Das war ja von der Seite so. Ja, ja. War auch knüppelschwer. War ein Arschloch, das Spiel. Bestes Spiel, beste Zelda für dich? Ja, die alten, auf dem Nintendo und Super Nintendo halt, weil andere habe ich nicht gespielt. Ja, Ocarina of Time war. Fand ich schon das Beste. Sagen viele. Es ist aber auch so, dass... Sagen viele. Also wenn ich solche Tests lese oder mir Videoblogs oder wie man das dann auch immer nennt, dazu angucke, dann fällt mir oft drauf, dass Ocarina of Time als wirklich bestes Zelda dargestellt wird. Und jetzt du auch noch, der für mich Spielefachmann Nummer 1, was Videospiele angeht. Oha! Wieso? Oha? Ja. Ist ja dann, das zieht sich ja durch wie ein roter Faden dann sozusagen. Ocarina of Time ist toll. Ist wirklich schön. Weißt du, wie das Pferd heißt von ihm? Oh, nee. Epona. Ach, guck. Ja. Hört sich an wie eine Krankheit ein bisschen, oder? Ich hab Epona. Scheiße. Oh, scheiße. Eponisches Drüsenfieber. Schalke haben wir durch. Jetzt, Gott sei Dank, können wir ja gleich nach 10 Minuten den Podcast wieder beenden. Borussia Mönchengladbach gegen die falsche Borussia, gegen die... Das hast du schön gesagt. Gegen die Borussia, bei der sich der Gladbacher einfach nur Verschmitz die Nase rümpft. Borussia Dortmund. Pocho, deine Show. Warte mal, bevor du anfängst, ich hab noch ein schönes Lied, das kann ich drunterlegen, während du erzählst. Bitte. Ja. Warte. Ja. Erzähl. Es begab sich. Es war einmal in einem wunderschönen Land. Es begab sich am Samstag, im 5.10.2013. Es begann mit einer Halbzeit von Borussia Mönchengladbach. Gerade hat sich jemand ein Shirt bei uns bestellt. Ach, guck an. Gerade eine E-Mail gekriegt. Super, dafür, danke dafür. Vielen Dank, vielen Dank. Trage es, fotografiere dich damit und du wirst das Podcast-Bild. Tu es, auf jeden Fall. Aber trage es ohne Hose. Mindestens. Walter White-like. Ja, Entschuldigung, Potschel. Gar kein Problem, ich fange nochmal an. Kannst du die Musik nochmal starten, damit ich wieder in die Stimmung komme? Moment. Ja, gut gemacht. So. Gab sich 2013. Auf zu lachen, das ganz schwer für mich. Und es geht weiter! Deutscher Meister, FC Bayern. Schön, aber gefällt mir. Gänsehaut. Das können solche Vereinslieder halt. Ne? Guck, in Nürnberg laufen die Uhren schneller. Pocho, jetzt habe ich dich doch glatt und professionellerweise schon wieder interrupted. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Mir fällt dazu eigentlich in erster Linie nur eins ein zu dem Spiel. Also nochmal. Aber das muss jetzt auch mal sein. Also nicht nur hier FCN, das geht ja gar nicht. Auch wenn es natürlich der Club des besten Menschen der Welt ist, das wissen wir ja. Also, Chris? Ja, ich wollte euch hören. Ja. Bist du bereit? Aber wie? Are you ready? Nein, jetzt ganz sachlich. Ja. Auf jeden Fall, es war ein Spiel bei Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, in der ich in der ersten Halbzeit richtig, richtig Angst hatte, dass das echt an die Wand gefahren wird von Gladbach. Weil es stand zwar 0-0 zur Halbzeit, aber es hätte auch locker schon 3-4-0 für Dortmund stehen können, meiner Meinung nach. Die Dortmunder haben in einer Art und Weise sich präsentiert, wie ich sie selten gesehen habe an den letzten Spieltagen. Sie waren immer schon gut an den letzten Spieltagen, hatten da aber auch Gegner, die es ihnen vielleicht ein bisschen leichter gemacht haben. Aber an diesem Spieltag hat das Passspiel funktioniert. Es hat wirklich sehr, sehr gut ausgesehen bei Dortmund. Und bei Gladbach eben im Gegensatz dazu gar nicht. Das Verschieben hat nicht funktioniert. Die Positionen wurden meiner Meinung nach nicht vernünftig eingehalten. Schwierig zu sehen. Dann Halbzeit. Und auch die zweite Halbzeit begann eigentlich so wie die erste. Aber es fiel direkt auf, dass Gladbach sich auf jeden Fall besser verschieben konnte. Das hatte ich dir in einem Telefonat danach auch gesagt. Also die Positionen wurden besser eingehalten. Die Verschiebung hat funktioniert. Und es kam dann halt in der, glaube ich, ungefähr 80. Minute, ich weiß es nicht mehr genau, zu diesem Elfmeter, der auch die rote Karte für Mats Hummels nach sich zog. Und der wurde dann natürlich auch eiskalt von Max Kruse verwandelt. Natürlich, muss man so sagen, wie es ist. 5 Tore, 5 Vorlagen, einfach mal so gesagt. Endete dann natürlich im Gipfel damit, dass der Raphael dann auch noch das 2-0 machte. Und das Schönste für mich war, ich hatte nur Stadionton an, wie dieses Ding da in den Maschen landete. Das richtig schön hinten auf das Metall drauf, patsch! Und da freut man sich dann natürlich auch sehr als Gladbach-Fan, besonders weil man nicht damit rechnen konnte, dass man Borussia Dortmund mit 2-0 nach Hause schickt. Den Spielverlauf eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, denn Dortmund war nicht die schlechtere Mannschaft, aber in dem Fall leider, oder Gott sei Dank für mich, die dümmere Mannschaft. Denn im Fußball geht es nun mal halt um Tore und wer die nicht schießt, gewinnt keinen Schönheitspreis. Toll, Potscher. Ne? Hast du schon gesagt. War doch nett, oder? Ganz toll. Aber das lag nur in deiner musikalischen Darbietung zu erklären. Ich bin dadurch echt in eine Stimmung gekommen, die ich so noch nicht erlebt habe. Also es nähert sich dem Klimax, ja. Und oft folgt ja auf dem Climax das Kleenex. Der VfB Stuttgart. Wollen wir mal versuchen, ob wir da den Dings... Den Ogen wieder kriegen, ja. Ob wir da den Enrico erwischen. Ja, um die Uhrzeit schon. Ist bestimmt Stress. Ja, komm. Dann lassen wir es. Gegen den SV Werder Bremen. Die Leute denken jetzt bestimmt, ne? Wir nehmen morgens um 9 auf oder so. Ja. Ein komisches Spiel. Also ein Spiel, das ich mir nur in der Zusammenfassung angeguckt habe, aber da auch nicht viele Schlüsse draus ziehen konnte. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Stuttgart ihre sehr positive Tendenz weiter aufrechterhält, besonders gegen Bremen, weil ich da eigentlich mit einem Sieg der Stuttgarter gerechnet habe. Aber es kommt meistens anders, als man denkt. Und naja, ein 1:1 ist ja fast schon das unspektakulärste Ergebnis diese Saison, da es ja noch keine 0:0 gab. Ja. Nö. Ich habe da eine Zusammenfassung, meine ich, gesehen, aber ich habe so im Kopf, dass Stuttgart doch klar die bessere Mannschaft war, oder? Ja, aber auch da, genau wie bei Gladbach gegen Dortmund, wer mehr Tore schießt, gewinnt. Der Herr Bobic war ja dann auch im Anschluss oder am nächsten Tag bei Sky 90, der Kia-Fußballdebatte. Ja. Und von wem werden die gesponsert? Von Kia. Ah. Und da wirkte er sichtlich erleichtert, dass es doch jetzt so einen positiven Verlauf nimmt, die Saison oder ne, der Start der Saison. 7. Platz hat man ja am Anfang nicht mitgerechnet unter Labbadia noch, aber jetzt 7. Platz, völlig okay, ne? Euroleague-Plätze rufen. Und da wirkte sichtlich erleichtert. Auch Robin Dutt im Nachgang des Spiels wirkte sehr erleichtert. Er hat natürlich gesagt, er hatte seine Chancen etc. Und auch der wirkte relativ zufrieden. Ja, aber ich finde, er kann nicht zufrieden sein. Natürlich mit der Punkteausbeute von 11 Punkten, die ist beachtenswert. Aber man muss immer darauf achten, dass Bremen erst 9 Tore geschossen hat. Ja, das stimmt. Und das ist echt wenig. Das ist wenig und das ist vor allen Dingen für die Bremer Verhältnisse. Genau, für die Bremer Spaßfußballer, ja, die man so sonst im Kopf hat, mit Siegen in fünfstelliger Höhe, also nicht fünfstelliger Höhe, sondern mit 5, 6 oder 4-1 und solche Ergebnisse waren ja oft bei Bremen-Spielen der Fall. Das findet unter Robin Dutt nicht statt, aber Mon-Mon halt. Ne? Ja, Mon-Mon halt. Gut, ich glaube, beide Mannschaften, ich glaube doch, dass Stuttgart sich um die Europa-League-Plätze mitmischen wird. Ich denke mal, dass Hertha vielleicht noch ein bisschen runterrutscht. 96, dass die noch eventuell ein bisschen runterrutschen. Wolfsburg vielleicht noch. Ah, es ist schwer. Es ist schwer. Sind viele noch da unten in der Tabellenhälfte, die man eigentlich bei den Euroleague-Plätzen gesehen hätte. Absolut. Frankfurt, ja, auch noch zu nennen, weil Frankfurt auch keine schlechten Spiele macht. Nee. Und man muss natürlich auch abwarten, wie die Entwicklung beim HSV jetzt weitergeht. Ne? Absolut. Ich glaube aber, dass Bremen leider nicht ein Euroleague-Kandidat ist. Das ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Robin Dutt seine Saison da beenden wird. Ah, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ich habe ein Interview gesehen bei SSN mit Aichin und Dutt, dass beide wohl doch auf Long-Term am Start sind. Und ja gut, das wird immer gesagt. Ja, aber dass man da wohl anscheinend jetzt nicht unbedingt mit Euroleague rechnet jetzt schon in den nächsten 2-3 Jahren. Ja, und mit irgendetwas rechnen und es brauchen ist ja dann auch immer ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja, sicher. Anscheinend brauchen sie es aber nicht zu brauchen. Und ich bin gespannt. Aber hoffentlich steigen sie nicht ab oder so. Aber danach sieht es ja auch wahrlich nicht aus. Nee, das stimmt. Der VfL Wolfsburg gegen den BTSV. Mit dem ersten Sieg der Braunschweiger und hab da auch die Zusammenfassung gesehen und Wolfsburg auch dort die bessere Mannschaft, das zieht sich ja so ein bisschen fort, ne? Also wenn man das zum vorwegnimmt, Dortmund gegen Gladbach die bessere Mannschaft, Stuttgart gegen Bremen die bessere Mannschaft, Wolfsburg gegen Braunschweig die bessere Mannschaft, Bayern gegen Leverkusen die bessere Mannschaft und all diese Mannschaften konnten zumindest nicht gewinnen. Das ist schon merkwürdig und versaut natürlich auch die Tipps komplett, ne? Da kommen wir später noch zu, Pacho. Genau. Ja, also da, die Tipps, die waren diesmal Ja, nicht so reichhaltig, ne? Also zumindest die Punktausbeute war nicht so reichhaltig. Aber Wolfsburg, dann am nächsten Tag habe ich mir den Doppelpass angeguckt. Und vielleicht können wir das einschieben, das Thema, das hatte ich mir auch notiert. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe noch nie eine schlechtere Fußballsendung gesehen als den Doppelpass von diesem Sonntag. Ich habe ihn mir aufgenommen, habe ihn mir am gestern Nachmittag nebenbei angeguckt. Und das war eine absolute Katastrophe. Da war so eine Frau, die hast du die gesehen? Nee, ich habe nur mal kurz reingeschaltet. Mir ist dann aufgefallen, dass die anscheinend nicht mehr im Hotel Kempinski waren. Nee, die waren, das ist ja immer mal in der Autostadt, öfters. Okay, und aber das kam mir schon, also ich habe es nicht gesehen, aber ich muss die Meinung von dir da teilen. Ich habe da reingeschaltet und die 10, 15 Minuten, die ich geguckt habe, natürlich sonntags morgens manchmal auch im Delirium ein bisschen, die waren völlig uninteressant. Die waren in jeder Weise uninteressant und dann schalte ich dann auch weg. Da muss ich halt nach Los Santos. Da war so eine Frau, die war eine Katastrophe, die hat nicht mal die Fresse aufgekriegt, hast du nichts verstanden von der Alten. Dann Hacking war sehr sympathisch, muss ich sagen. Hat einen guten Job da gemacht und Von Torra ist sowieso für mich die dümmste Sau überhaupt. Natürlich muss der Anti-Fragen stellen, aber so formuliert, wie der alte Wichser das macht, das ist wirklich eine Katastrophe. Ich finde dieses Lachen von ihm dann doch viel schlimmer dabei. Genau. Und dann finde ich da diesen Olli Schwesinger, das ist die dümmste Affensau überhaupt. den Helmer finde ich noch einigermaßen und Helmer und Strunz, also die haben, da weiß man, die haben mal, wenn die wissen, wie das Wort Fußball geschrieben wird. Aber ansonsten ist das wirklich ein Fremdschämen, diese Sendung. Und ja, um nochmal zu Wolfsburg gegen Braunschweig zu kommen, ja, da haben sie sich einfach die Butter vom Brot nehmen lassen, würde ich mal fast meinen. Diego, viel brotlose Kunst da veranstaltet. Sie scheinen wohl in der Offensive große Probleme zu haben. Olic ist ja mal so, mal so. Bastost hat sich wohl länger verletzt. Das hat der Hacking beim Doppelpass gesagt, dass sie wohl den Helmes nicht verkauft hätten, wenn sie gewusst hätten, dass der Bastost sich so lange verletzt oder dass sich die Verletzung so lange hinzieht. Ja, schade drum, ne? Ja, der Ball hat da jetzt seine Tore in Köln, ne? Ja, das macht er. Und ich glaube, das war auch der beste Move, den er machen konnte. Absolut. Ist auch seine Heimatstadt, glaube ich, sogar, ne? Absolut, ja. Ja. Und ja, Mainz gegen Hoffenheim. Vorland hat, glaube ich, wieder getroffen, ne? Ja, und beachtlich halt, dass Hoffenheim nach der ersten Halbzeit wieder klare Sieger aussah. Ja, auch da ähnliche Entwicklungen. Ganz genau. Unglaublich, gibt es da irgendwie wo mag das liegen? Die Frage ist natürlich, ob das daran liegt, dass Mannschaften, naja, durch solche überraschenden Siege nicht nur die 3 Punkte da rausziehen, sondern auch gegebenenfalls eine ganz große Langzeitmotivation. Das interessiert mich noch viel mehr bei diesen Ergebnissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe da nur eine Zusammenfassung bei Sky Sport News gesehen. Das ist ja relativ reduziert. Ja. Und ja, kann ich großartig nichts zu sagen. Also, hab mehr spanischen Fußball dieses Wochenende geguckt, muss ich gestehen. Ja. Inklusive dem nächsten Spiel, ne? Inklusive dem nächsten Spiel und inklusive West Bromwich Albion versus Arsenal London. Habe ich auch gesehen. Arsenal London. London. Was hältst du von dem Manchester-Jungen da? Adnan. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. Adnan, schon mal was von gehört? Nee. Das ist ein 18-jähriger Bubi, wie man sagt. Bubi. Der gerade auf Zack ist, sagt man. Er hat von Anfang an gespielt, 2 Tore gemacht und als nächster Cristiano Ronaldo gehandelt. Ja, gut. Aber vielleicht wird auch der nächste Michael Sternkopf, wer weiß das schon. Auch schön, oder? Der Raphael. Der ist ja erfolgreich. Ist es Cristiano Ronaldo nicht erfolgreich? Ich möchte mich zu Cristiano Ronaldo nicht mehr äußern. Okay, ja. Ja, Bayer 04, Leverkusen gegen den FC Bayern München war das merkwürdigste Spiel, das ich, glaube ich, in meiner Fußball-Guck-Karriere jemals gesehen habe. Und die ist nicht zu verachten, diese Fußball-Guck-Karriere. Die ist wirklich nicht zu verachten. Also, der Wahnsinn. Die erste Halbzeit, da haben die Bayern Fußball der nächsten Generation gespielt, nur ohne Tore zu schießen. Zelebriert sozusagen. Ja, absolut. Ja. Sie haben den ultimativ pornösten Fußball gespielt, aber haben halt keine Tore gemacht, ne? Ja. Ribéry hat wieder eine A-Plus-Performance da eingeknallt. Toni Kroos scheint da auf der 10 richtig mal schön zu Hause zu sein. Und auch Shaqiri. Shaqiri wirkt ein bisschen nicht überfordert, sondern man hat so gedacht, wenn er mal einen Ball war, da muss was Besonderes bei rumkommen. Dabei hätte vielleicht auch einfach nur der einfache Ball gereicht, so, weißt du? Der einfache Pass sozusagen. Ja. Aber ansonsten war das alles von A bis Z Weltklasse. Na cool, das Z vielleicht nicht. Also das letzte Quäntchen, das hat nicht so richtig. Das Tor sozusagen. Das Tor hat gefehlt, tatsächlich, ja. Thomas Müller hat einmal frei vom Tor darüber geköpft. Da habe ich mir gedacht, der war ihm einfach zu einfach. Also, den macht er nicht. Ich habe das Spiel auch komplett gesehen und diese Szene von Müller, die war schon ein bisschen slapstick. Absolut. Also ich fand auch die Reaktion von ihm toll wieder da, wie er da sozusagen auf die Knie gefallen ist und es selber nicht glauben konnte, nicht fassen konnte. Aber genau das macht meiner Meinung nach dann auch ein Team aus. Man muss ja sagen, wie es ist, der FC Bayern hat dadurch die Tabellenspitze geholt durch das 1:1 und von daher dürfte es keinem wehtun. Für mich das Bild des Spiels nach dem Spiel, wie Pep Guardiola noch auf der Bank saß, alleine, ja, mit den Fingern am Aluminium klopfte, ja, und glaube ich das ganze Spiel, bitte? Am Recaro-Sitz klopfte. Genau. Ja. Und glaube ich nochmal im Kopf das ganze Spiel durchgegangen ist. Ja, und, aber das ist der Wahnsinn. Ja. Wie kann das sein? Ja, der Mann ist einfach Weltklasse. Also ich bin jetzt nun wirklich kein Bayern-Fan. Wie kann das sein, dass man da nicht gewinnt? Ach, Chris, es ist schon Bayer Leverkusen. Es ist nicht der BTSV oder es ist auch nicht Nürnberg in der momentanen Verfassung. Also gegen Leverkusen oder in Leverkusen umzuholen. Leno gegen Bayern. Ja, aber Leno mit einer starken Leistung. Absolut. Aber genau wie Marc-André Ter Stegen auch. Also, okay. Und also dieses Spiel nicht zu gewinnen, tut dem FC Bayern meiner Meinung nach nicht weh. Sie sind dadurch Tabellenführer geworden. Sie haben ein klasse Spiel abgeliefert und nun ja, wenn eine Mannschaft mit einer guten Defensive, und die hat Bayer Leverkusen ganz eindeutig, nun mal halt Zement anrührt, dann wird es schwer, auch für den FC Bayern München da viele Tore zu schießen. Und wenn es dann nach 90 Minuten halt mal 1-1 steht, dann steht es halt 1-1. Ja, also wirklich ein sehr bizarres Spiel. Also das gehe ich nicht ganz mit, dass die eine gute Defensive haben, aber ich finde, also ich kann nur das bestätigen, was sie da beim Champions League Panel gesagt haben, dass Bayern Defizite klar in der Defensive hat. Und das sehe ich eigentlich genauso, dass das in Spahic und Toprak ist nicht gut. So. Die sind auf jeden Fall nicht internationale Klasse, aber die haben da halt standen hinten drin. So, und der Leno hat gehalten, was ging. Und wenn er es nicht halten konnte, dann hat Müller drüber geköpft oder man zu Schneben gebolzt oder so. Aber das war ein sehr unglücklicher Tag. Aber ja, auch Guardiola hat dann gesagt, ja, wir sind Tabellenführer, was wollen Sie mehr? Und Mund abwischen, weiter geht's, ne? Würde ich fast sagen. Eben. Nürnberg gegen gegen den HSV. Oha. Es war also das war schon Arbeitsverweigerung in der zweiten Halbzeit bei der FC Nürnberg. Oder? Erzähl mal, hast du das Spiel irgendwie, ich habe leider nur die SSN-Zusammenfassung gesehen, hast du da... Nee, da habe ich, sagen wir mal so, würde ich sagen, so 50% vom Spiel habe ich gesehen, immer mal reingeschaltet. War in erster Linie davon erschrocken, dann, dass Lasogga so viele Tore geschossen hat, weil ihn mein bester Kumpel in seiner Communio-Elf hatte und ich genau wusste, wie er nackt in seinem Wohnzimmer tanzt. Aber in erster Linie war es für mich, besonders in der zweiten Halbzeit, eine krasse Arbeitsverweigerung vom 1. FC Nürnberg. Denn man muss ja sehen, zur Halbzeit stand es noch 0:1. Ja, und 4 Tore in einer Halbzeit durch den HSV, der nun mal halt auch nicht wirklich der beste Verein im Moment in der Liga ist. Mhm. Das kann man schon als gegen den Trainer spielen ansehen, meiner Meinung nach. Das ist eine schöne Aussage, als heute Javier Pinola, das Trainingsgelände verlassen hat, wurde er gefragt, Jürgen, was sagen Sie zu Wiesinger, dass er weg ist? Ja, ist halt passiert. So nach dem Motto, ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Das ist schon komisch. Ja gut, ein Pinola natürlich, der hat schon einige Trainer kommen und gehen sehen. Das darf man natürlich dann auch nicht vergessen in so einem Moment. Aber wie gesagt, für mich ist das schon fast ein gegen den Trainer spielen. Und zu Hause 5 Dinger zu kriegen, ich glaube, das ist für keinen Fan wirklich angenehm. Nee, das war wirklich, und vor allen Dingen auch wieder dieser Hardcore-Fehler von Pelle Nielsen, ne? Ja. Also, das ist krass. Das ist wirklich krass. Es sind komplette Aussetzer der Mannschaft dabei gewesen. Komplette Aussetzer. Und das ist doch ganz klar irgendwo Schuld des Trainers. Wenn die Psyche nicht stimmt, wenn die Einstellung nicht stimmt, und dann muss der Trainer halt gehen. Aber auch eine ehrliche Aussage von ihm nach dem Spiel, dass er jetzt einfach keine Argumente hat, ne? Für sich. Ja, was soll er denn auch für Argumente geben, ne? Ja, Durchhalteparolen. Ja, ja. Ja, und jetzt ist ja natürlich, SSN berichtet die ganze Zeit, dass Gross hier irgendwie jetzt das Ruder übernimmt. Scharf. Ja, die kommen dann Gross raus, ne? Ja, Scharf ist wohl auch irgendwie, da schwabert er auch so ein bisschen um. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass er sich das antut, da die Katastrophe dann in Nürnberg. Und, nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn Scharf nochmal was macht, dann gegebenenfalls bei einem großen Verein. Ich habe heute tagsüber mit Tobi ein bisschen geschrieben. Mhm. Und er ist ein großer Befürworter für Lodder. Lodder? Er will, dass Lodder kommt. Das wäre natürlich eine große Chance für Lothar Matthäus. Ne? Mhm. Aber ich fand die Aussage, die habe ich sogar verzwitschert, von Thomas Linke sehr interessant, der gesagt hat, es gibt 36 Profiklubs und noch nie einen Trainer Lothar Matthäus. Und er wüsste nicht, ob es an diesen 36 liegen würde oder nur an einem. Tja. Das ist eine gute Aussage. Ja. Ich fände es aber ganz geil mit Lodder eigentlich. So, das ist, der hat auf jeden Fall erstmal einen Impact. Der würde erstmal das Spotlight komplett auf sich ziehen und ganz genau, ja, weg von der Mannschaft. Und ob es ein guter Fußballlehrer ist, das wird sich dann zeigen. Aber ja, ich glaube auch der Gross, der war ja bei Stuttgart vorher, ne? Ja. In der Premier League und ist irgendwie 9-mal in der Schweiz Meister geworden, etc. Also hat einiges vorzuweisen. Ist ein harter Typ. Hat sogar 4 Bundesliga-Tore für den VfL Bochum geschossen. Boah. Hat. Ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Typ erstmal, dass der da mal so richtig mit einer Drahtbürste durch die Mannschaft geht und mal richtig mal die aufräumt. Mit der Drahtbürste? Ja, also dass da. Ich glaube, das ist der richtige Mann, der Gross. Ja, es soll ein sehr, sehr, also laut Aussage von Jens Keller, ein sehr, sehr strenger Fußballlehrer sein. Ein Fußballlehrer, der sich nicht sagen lässt. Er hat, Zitat, Jens Keller hat nämlich gesagt, er hat oft Sachen anders gesehen und wollte die ansprechen, hat dann aber kein Gehör gefunden. Das ist natürlich schon eine krasse Aussage für einen Co-Trainer dann, ne? Ja, das, ich glaube, es ist der richtige Mann. Der einzige Weg, den man jetzt, ich glaube, für großartige Projekte wie den Wiesinger ist jetzt keine Zeit, ist kein Platz. Es ist an der Zeit, einen gestandenen, harten Trainer dahin zu stellen. Ja. Der SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, die beiden Eurofighter gegeneinander. Und habe ich auch Zusammenfassung gesehen nach oder bei Sky 90, da kommt ja immer eine längere Zusammenfassung und ja. Unspektakuläres Spiel auch unspektakulär, wieder. Ja. Die Frage ist, ob es ein Punktgewinn für die Freiburger ist, zu Hause sicher nicht. In der momentanen Situation, um die rote Laterne wieder an Eintracht Braunschweig zu geben, sicherlich schon. Trotz alledem zu wenig für Christian Streich, um aus dem Schlamassel da unten rauszukommen. Aber auch zu wenig für die Frankfurter Eintracht, die immer noch mit 9 Punkten auf Platz 13 rumkrebsen. Also, ja, schwierig. Ja, ist hart. Ist hart. Punktgleich mit Braunschweig. Ha, 5 Punkte Nürnberg, 4 jeweils Braunschweig und Freiburg. Heieiei. Heieiei. Das sieht nicht gut aus. Der Stürmer da von den Frankfurtern, wie heißt der noch? Der neue? Gattlitz. Ja, genau. Der hat 200-prozentige nicht gemacht und das rächt sich dann natürlich. Das rächt sich dann. Auch da haben wir wieder dieses, was sich durch den Spieltag dann durchzieht. Ja. Das rächt sich dann auch. Das stimmt. Das zieht sich wirklich durch diesen Spieltag. Merkwürdig. Wirklich sehr merkwürdig. Ja, hätten wir den 8. Spieltag dann auch abgearbeitet. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage an dich. Der BVB, der hat ja das ein oder andere Verletzungsproblem gerade zu beklagen. Jetzt mit Manni Bender und mit Schein, die noch dazugekommen sind, rächt sich jetzt wirklich der recht dünne Kader des BVB. Ja. Und kann man vielleicht davon ausgehen, dass jetzt vielleicht durch diese ganzen Verletzungen, dass jetzt die Meisterschaft verspielt wird. Oh. Und jetzt auch noch das Gerücht, dass Shinji Kagawa im Winter wohl wieder zurückkommen soll, nach Hause. Ah. Ja. Was meinst du, ist die Bude ein bisschen zu dünn bestückt? Nee, ist Quatsch. Jürgen Klopp hat irgendwann gesagt im Interview vor dem Gladbach-Spiel, dass er es ja beeindruckend finden würde, dass der Gladbacher Kader so breit aufgestellt wäre, im Gegensatz zu seinem Kader. Mhm. Also das hat er sicherlich nicht ernst gemeint. In internationalen Fragen, das heißt in der Champions League, ist es meiner Meinung nach ein großer Nachteil, wenn erfahrene Spieler ausfallen. Besonders auch Spieler wie Sahin oder dann halt auch Langzeitverletzte oder auch kurzzeitig Verletzte, weil Marco Reus ist ja jetzt auch noch verletzt im Moment. Man muss aber dazu sagen, dass wir jetzt erstmal eine Länderspielpause haben. Und der junge Hofmann auch. Ja, wir haben jetzt erstmal eine Länderspielpause. Das heißt, es geht erst am 18. Oktober weiter. Und bis dahin wird sich das Lazarett vielleicht noch ein bisschen verkleinern. Die Frage ist natürlich dann, wenn es wirklich dazu kommt, dass es internationale Spiele in der Champions League gibt, da würde ich sagen, wie ich eben schon eingangs gesagt habe, dass das Fehlen von erfahrenen Spielern schwer wiegt. Allerdings in der Bundesliga sehe ich so, dass Dortmund wirklich mit seinen jungen Spielern und auch mit der Ersatzbank dann einfach mal bestehen muss, wenn man um die deutsche Meisterschaft mitspielen will. Und ich glaube auch, dass sie das können. Es wäre schade, wenn wir jetzt schon eine Entscheidung in der Meisterschaft haben würden, weil das wäre wirklich ein bisschen früh nach 8 Spieltagen, meiner Meinung nach. Absolut. Das wäre, naja, ich meine jetzt eigentlich die Hinrunde. Wenn man das mit Gündogan das mitbekommt, dass er wahrscheinlich die komplette restliche Hinrunde ausfällt, das addiert sich natürlich alles und mit Champions League, DFB-Pokal, dass das vielleicht alles ein bisschen zu viel wird und dass man dann vielleicht in der Hinrunde die Meisterschaft ein bisschen schon verspielt, die gewissen Punkte dann auch liegen lässt. Ach, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie sie auch sich in der Champions League jetzt vor allen Dingen weiterschlagen. Stell dir mal vor, so ein Lewandowski verletzt sich noch, dann ist wirklich Holland in Not. Dann spielt halt der Schieber. Hm? Mhm. Ja. Das möchte ich sehen. Über 5 Millionen nach Dortmund gekommen, ne? 5,5. Ja. Ja. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt mit Dortmund. Also da sollten sich nicht allzu viele jetzt noch verletzen. Vor allen Dingen nicht Langzeit verletzen, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Dann habe ich noch eine irrwitzige Geschichte. Und zwar soll es Gerüchte geben, dass man überlegt, eventuell Wildcards für die EM zu vergeben, um damit die EM attraktiver zu machen. Und ich finde, die EM ist sowieso die attraktivere WM. Weil nirgendwo gibt es mehr Competition als wie bei einer EM. Schließlich spielt da jetzt nicht irgendwie nichts gegen Togo oder Costa Rica. Auf jeden Fall spielen da so Länder nicht mit. Weißt du? Und absolut, ja. Ich hab diese ganze Sache da auch nicht verstanden und besonders nicht die positive Reaktion der Medien darauf. Ja. Da müssen wir uns als Leitmedium dann auch wirklich absolut mal rausstellen. Das ist wahr. Wildcard ist gemeint, dass man jetzt irgendwie bei einer EM irgendwie 1-2 Wildcards verteilt, zum Beispiel an Brasilien, Japan, Argentinien, die USA, sowas halt, ne? Also, ja, dass man da auch wirklich aus den Kontinenten noch irgendwie Einschaltquoten oder sowas generiert. Also Ich kann es nicht nachvollziehen. Was soll das? Ich meine, ich möchte auch nicht, dass Deutschland bei der Südamerika-Meisterschaft mitspielt. Nee, das ist totaler Also, das muss man mal umgekehrt genauso sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht möchte, dass Brasilien oder Argentinien oder wer auch immer bei der EM mitspielt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass es einfach so geografisch bleiben soll, wie es ist. Punkt. Ja. Ja, ja, da muss man auch nicht irgendwie, das muss man da attraktiver machen. Also ich freue mich auf eine EM genauso wie auf eine WM. Ja. Also ich glaube, das Hauptziel davon ist halt, aus den anderen Kontinenten Einschaltquoten zu gehen. Was ist denn die Stoßrichtung der Diskussion? Geld. Ja. Ja, wenn da jetzt USA mitspielt, dann kann man aus Nordamerika halt What's best for business sozusagen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, also das Geld, das liebe Geld. Es ist doch wieder das liebe Geld, Potscher. Ja. Aber trotzdem, für mich eine absolute, fast schon Flop-Geschichte, die es nicht geworden ist, aber für mich ist diese Diskussion darum völlig unnötig, eine völlig unnötige angebliche Verbesserung der EM. Die sollen es so lassen, wie es ist. Es sind, glaube ich, 16 Vereine, die bei einer EM mittlerweile mitspielen, richtig? Vereine, ja. Ja. Und Vereine, habe ich gesagt? Ja. Länder, Entschuldigung. Es gibt Länder, in denen was los ist. Es gibt Länder, in denen richtig was los ist. Und nee, es gibt aber, ja. Brandenburg. In Brandenburg. Kennst du es? Nee. Ist wieder jemand gegen einen Baum gegurkt. Was will man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Mhm. Das ist von meinem Kabarettprogramm noch aus den 90ern. Mhm. Ja, gibt's auch. DVD und Blu-ray. Auch als Schallplatte? Als, ja. Als LP? Ja, so einer goldenen Schallplatte, die aus Weltall geschossen wird. Ja, ich mache das ja auch bei Blu-Rays immer noch wie bei Schallplatten. Ich nehme immer einen Zirkel und kreuze die besten Stellen an. Ja, das solltest du auch machen. Mhm. John. Ich bin, also definitiv wird diese Diskussion komplett eskalieren, wenn so eine Mannschaft die EM gewinnt. Ja, eben. Ja. Ja. Was ist denn dann? Ja, ja. Dann. Ja, Argentinien jetzt Europameister. Scheiße. Wie bringst du das denn Schülern bei, denen du jetzt mal ein bisschen Geografie beibringen willst? Ja. Also. Ja, Entschuldigung, Herr Lehrer. Argentinien ist doch Europameister. Wo ist denn das hier? Ja, da drüben. Ja, wie kommt das da hin? Tja. Ja. Alle Geografielehrer. Stell dir vor, der wird dann auch noch Weltmeister. Der Welt- und Europameister Brasilien. Ja. Also, ich glaube, wir beide finden diese. Das zackt. Ende. Sehr an den Haaren herbeigezogen. Hanebüchen. Hanebüchend. Humbug so, nenne ich das. Humbug! Lass uns noch ein bisschen über die anstehenden Länderspiele reden, auch wenn mir diese Länderspielpause irgendwie nicht so richtig gelegen kommt. Also, nee, ist mir auch nicht in Kram. Das passt einem nicht so richtig in Kram, ne? Nee, also Bundesliga macht echt Spaß im Moment. Mhm. Also ich glaube, für jeden Vereinsanhänger überhaupt, die Spiele sind spektakulär, es fallen viele Tore, es gibt keine torlosen Unentschieden. Spiele. Bitte? Es gibt viele Handspiele. Ja, es gibt viele Handspiele, viele Diskussionen, viele Sachen, über die man reden kann, worüber wir uns auch wirklich von Woche zu Woche freuen. Aber Länderspiele, ich bin ein bisschen underwhelmed, um es mal so zu sagen. Mhm. Auch schön, schön wieder gesagt. Was steht denn jetzt überhaupt noch? Jetzt ist erst am Freitag die Partie gegen Irland, oder? Wo wir schon alles fix machen können. Ja, es heißt ja auch, dass da das Spiel einfach, dass alles schön in einer vernünftigen Art und Weise dann endlich fix gemacht wird. Aber come on, wir haben doch alle keine Gedanken mehr daran, dass es nicht funktioniert. Und das ist so, als ob man irgendetwas hypen will, was man eigentlich klar gewinnen sollte. Also alles andere als ein 3-1, 4-0 und sowas wäre für mich eine Enttäuschung. Ja. Ja, ist natürlich die große Frage, er nimmt keinen Stürmer richtig mit. Auch Max Kruse ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Neuner, aber jetzt hat man heute rausgehört, dass Thomas Müller die Neun sein wird. Finde ich auch gut. Hat er in der Champions League das ordentlich? Ja, der kann ja auch mit dem Kopf sehr gut treffen. Ja, das ist natürlich richtig, aber wie viele Kopfballtore hat Kruse gemacht? Immer dieses. Ich sag das meiner Krankenkasse. Nein, ich sag das meiner Krankenkasse. Bitte? Mann. 5 Tore, 5 Vorlagen bei Kruse. In der Champions League oder nur in der Bundesliga? Überhebliches Arschloch. So, also, ja. Ich denke mal auch. Jetzt ist ja auch diese ganze Diskussion um Mario Götze da. Ne? Ja. Er hat gesagt, er findet das ein bisschen scheiße, dass er mitkommt, weil er hat erst gegen City und gegen Leverkusen nur irgendwie 10 Minuten gespielt. Aber er hat der Sammer auf der Wiesen was Schönes gesagt. Und zwar hat er dort gesagt, das ist eigentlich nur sinnvoll, dass Mario Götze mit zur Nationalmannschaft fährt, weil er hat dann erstens mal einen Tapetenwechsel. So kann ich mir gut vorstellen, dass es mal auch mal was Feines ist, ne? Ja. Als wie immer an der Sebener Straße da rumzutrainieren und ist bestimmt total unkomfortabel ist, da auch. Ja, ist vor allen Dingen ist im Moment kein richtiger Trainingsbetrieb an der Sebener Straße und das ist natürlich bei der Nationalmannschaft anders. Da ist natürlich volles Training. Und jetzt habe ich auf dfb.tv habe ich ein Video gesehen, dass Mario Götze an der Nationalmannschaft auch Individualtraining macht. Also es scheint wirklich so, dass jetzt nicht Jogi Löw den Götze bestellt hat, weil er ihn jetzt da unbedingt als Heilsbringer mitnehmen will, sondern es ist einfach nur sinnvoll, dass er sich da weiterentwickelt und weiter fit wird und so. Also das ist wohl jetzt alles geregelt und Mario Götze bekommt auch da sein Individualtraining und lieber ein anspruchsvolles Training als dieses lapidare Fitnesstraining mit den restlichen Spielern da bei den Bayern in der Sebener Straße. Also ich finde das jetzt auch schlussendlich gar nicht so doof, dass er mitgefahren ist. Und vor allen Dingen, wenn es vielleicht gegen Schweden dann wieder erwartend irgendwie 1-1 oder 0-1 stehen sollte, da kann man den 10-Minuten-Verschuss immer noch bringen, weil der Junge immer Akzente bringt. Das stimmt, das stimmt. Ich fand die Aussage von Hoeneß auch nicht so verkehrt zu sagen, er soll 2 Wochen trainieren und steht dann voll im Saft. Ja. Das fand ich auch nicht verkehrt, die Aussage. Mit der Sichtweise, die du jetzt reingebracht hast, stimmt das natürlich auch, wenn da Individualtraining angesagt ist und dass er nicht irgendwie da eingesetzt wird, damit er weiter kaputt gemacht wird. Dann ist das schon die richtige Art, weil es zeigt natürlich auch irgendwo die Wertschätzung, die Jogi Löwe Mario Götze hat, der einen nicht hundertprozentigen Mario Götze, gesundheitlich hundertprozentigen Mario Götze, ja, immer noch einem Kießling vorzieht, zeigt natürlich auch irgendwo die sogenannte Wertschätzung und auch eben das, dass Mario Götze wirklich ein wichtiger Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft schon ist. Absolut, Götze. Das ist völlig richtig gesagt von dir. Gegen Schweden, ich glaube, es wird schon eine taffe Nummer, oder? Ja, ich meine, man kennt es ja. Ne? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Allerdings muss Deutschland langsam wirklich mit der Einstellung in Spiele gehen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, weil wir wollen Weltmeister werden. Und damit sollten sie langsam anfangen. Das ist wahr. Die Ösis müssen jetzt gegen die Schweden, ne? Mhm. Kriegen sie auf den Nuss, sage ich dir. Kann ich mir gut vorstellen. Die sollen nur den Alaba in Ruhe lassen. Deutsch. ich kann ja mal kurz die Tabelle vorlesen in der Deutschland-Gruppe. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Auf Platz 6 sind die Färöerinseln mit 0 Punkten. Mhm. Auf 5 Kasachstan mit 4. Irland auf dem 4. Platz. Also die sind schon komplett raus da aus der Geschichte. Mit 11 Punkten. Auf Platz 3 die Österreicher mit 14 Punkten. 16-8 Toren. Mit 14 Punkten, also wenn die gegen die Schweden gewinnen, kann da noch was gehen, ne? Ja. Vor allen Dingen haben sie das bessere Torverhältnis. Ich glaube, danach geht es ja dann schlussendlich, oder? Wenn man Punkte. Nee, im direkten Vergleich, glaube ich, geht's. Ah ja, schau an. Und da weiß man gar nicht, wie der ist, ne? Genau. Und die Schweden, wie gesagt, 17 Punkte auf Platz 2, 14-8 Tore. Und auf Platz 1, wir haben ja schon 22 Punkte. Ja. Wir sind ja schon durch. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir müssen noch ein Spiel gewinnen. Nein, wir müssen jetzt nur den Gruppensieg festmachen. Wieso? Der ist doch auch durch. Wenn Schweden 17 Punkte hat und wir schon 22 jetzt. Ja, wenn beide Spiele von Schweden gewonnen werden und Deutschland beide Spiele verliert. Stimmt, die haben ja noch 2 Spiele. Bitte! Stimmt, es sind ja noch 2 Spiele. Auf jeden Fall haben wir 28-7 Tore. Mhm. Kann man mal machen, ne? Wenigstens reingekriegt und die meisten geschossen. Ist okay. Ja, okay. Ist okay. Stimmt, das sind ja noch 2 Spiele. Mhm. Es sind ja noch 2 Spiele. Hast du früher bei Blackjack auch oft verloren, oder? Oft dann auch einfach wen in die Fresse gehauen. Ach so. Denn wenn ich verloren habe, dann gab es auch einen Nuss. Ja, ich sage ja auch immer, bei Köln gibt es auch im Moment oft Risse. Weißt du? Ach so. Hm. Marcel, Risse? Ja, genau. Hm. Ja, stimmt, es geht nur noch um den Gruppensieg und ja, gegen Irland sollte man schon. Ich glaube, in Düsseldorf spielen sie? Kann sein, glaube ich. Ja, die sind auf jeden Fall in Düsseldorf im Hotel. In Köln sind sie im Hotel. Oder ich habe eben ein Bild gesehen, wo die Boateng-Zwillinge sich getroffen haben. Das war angeblich in Düsseldorf. Da spielen sie aber in Köln, weil in der Stadt, wo das Spiel ist, da sind keine Hotels mehr frei gewesen. Ach, guck an. Also ich denke mal, man hätte mit Sicherheit eigentlich mal hinfahren, so auf kurz knapp, ne? Ich denke, man hätte mit Sicherheit noch irgendein Hostel gefunden oder so. Ja, aber eben. Vielleicht hätte noch hier hinkommen können. Vielleicht, aber hat das geil. Vielleicht hat er aber das Spa nicht ganz den Ansprüchen der Nationalmannschaft gereicht. Ich hab solche Tabletten, die man in die Badewanne wirft. Ja, biete die doch mal an. Also, was willst du mehr? Ja. Du kannst als Ermüdungsbecken kannst in meine Stühle. Mhm. Ja? Ja. Und die Spielerfrauen dürfen bei mir weiter? Ja, wollen wir noch mal andere Gruppen durchgucken? Nö, ne? Nee. Auch uninteressant, finde ich auch. Ja, da gibt es ja nun mal keine andere Mannschaft, die man supporten kann. Nee, eben. Tja. Oder supportest du? Da auf das Turnier ist ja nicht mehr lang. Nee, das stimmt. Übrigens, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Habe ich mir schon was überlegt. Für die WM. Während der WM. Mhm. Da geht's rund. Mhm. Wie und wo und weswegen habe ich mir noch nicht ganz durchgemauschelt, aber ich habe schon grundsätzlich mir was überlegt. Und zwar, ja. Wie lange geht das Turnier? Ich denke mal 4 Wochen so rum, ne? 4 Wochen doch, ja, ganz schön lang. Auf jeden Fall, wie viele Tage haben 4 Wochen? Meistens so um die 30. Oft 30 auch, ne? Also, man kann damit 30 Podcasts rechnen. Ja, was denn? Ja, ja, klar. Ja. Wir werden täglich senden. Und wenn wir uns nicht zusammen eintreffen, dann wirst du alleine senden. Das, ne? Ja. Dann wirst du alleine senden oder ich oder du mit dem Tobi oder ich mit dem Ricky oder ich. Auf jeden Fall, da wird dann der Tobi 30 reaktiviert. Tage, 30 Podcasts. Ja. Das ist das iTunes-Festival des kleinen Mannes. Ja. Auf jeden Fall werden wir dann jeden Tag senden. Stargast Lady Gaga? Das hast du jetzt gesagt. Aha. Und definitiv, wenn wir nicht in einer Zweier-Kombination senden können, dann wird es halt jemand alleine machen. Aber es wird auch nicht lange. Werden, weiß ich nicht, dann 15, 20, 25 Minuten. Aber wir werden Roundup jeden, sozusagen. Es wird dann ein Daily Roundup geben. Tja. Ja. Und es wird geile auch, Sache. Es wird dann auch ein schönes Coco Cabana 4N2-Elva-Logo geben. Ja. Was schon, du merkst. Gibt's dann auch den offiziellen 4N2-Elva Brasilien-Tanga? Hoffentlich. Der wird dann aber getragen. Ja, der wird auch getragen, verkauft. In kleinen Automaten wie in der Shibuya. Ja, schön, ne? Ja, ich dachte mir, jetzt wo wir auch schon mal darüber sprechen, kann ich dir das auch sagen. Das ist nett. Da freue ich mich. Ich zitiere da auch wieder Howard Carpenter. Ich freue mich riesig. Ja, ich freue mich riesig. Und Ricky ist auch schon mit eingespannt. Tobi weiß davon noch nichts. Ach, ja, doch, der weiß es schon. Ja, stimmt. Ne? Stimmt, der weiß es natürlich schon, der weiß alles. Aber nee, Ricky ist schon mit eingespannt und jetzt bist auch du eingeweiht zumindest erstmal. Ja, das ist wunderbar. Musst du nur noch dein Agreement geben irgendwann. Ja, wie immer schriftlich. Ja. Das musst du dann, das faxst du dann bitte durch, ne? Ich fax das durch, aber ich gebe das erst noch meinem Winkeladvokat zum Durchgucken, ne? Also, ja. Saul Goodman. So, Better Call, Pocho. Ja. Die Call It Show. Better Call, Pocho. Ja. Ja, was denn? Das kann man doch jetzt mal so sagen. Jeden Tag. Ein Podcast. Finde ich auch gut, um ehrlich zu sein. Bei der WM. Das ist schön. Weißt du was? Wir drehen dann einfach das WM-Logo. Drehen wir um. Ja. Steht da immer noch WM. Weißt du, aus copyright-technischen Gründen kann uns keiner anpissen. Genau, dann machen wir oben rechts dann das Copyright-Zeichen hin oder so. Nee, unten links dann so umgedreht halt. Stehst du? Ach, naja. Schon. So, Tippspiel gab es auch übrigens wieder diese Woche. Letzte. Wie fandst du es? Ich fand den Text danach im Roundup, den unser Redakteur da geschrieben hat, wie du es mal sagst, den fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Der hat mich sehr amüsiert. Er zeigte natürlich aber dieser Spieltag, dass Pocho is coming. Ne? Pocho is coming, okay. Oh wenigstens auf Platz 2. Ist mir scheißegal. Das sind aber schon große Töne, die du hier spucken tust. Die du hier verspokurierst. Ich bin jetzt gerade mal auf das Tippspiel gegangen, auf das einzig wahre Tippspiel. Ricky ist tot. Der hat sich in Tapete eingewickelt. In Kleisterpott gefallen. Du musst ja so sehen, Ricky hat ja auch nicht einen Kleistereimer wie andere Menschen, der holt Kleister in Fässern. Mhm, natürlich. Der rollt die dann so durch die Wüste wie... Die rollen. Weit. Der trägt die auf der Schulter. Auf jeder Schulter eins. Ein Kleisterfass. Wenn man unsere Page auf Vollscreen macht, dann ist die ganz schön weiß. Mhm. Mir gerade aufgefallen. Aber lass uns doch mal gucken, was da eigentlich so passiert ist an diesem Spieltag. Der El Pocho hat, wie auch Matthew Black, a.k.a. Ricky, 6... sage und schreibe 6 Punkte gemacht. Und ich, als großer Verlierer mit nur 2 richtig getippten Tendenzen, habe 4 Punkte. Es war ein katastrophaler Spieltag. Aber was willst du machen? Es ging ja wirklich alles so drunter und drüber. Ja, besonders sieht man aber auch wieder an diesem Spieltag, wie identisch wir tippen. Mhm. Und das ist unfassbar. Also, obwohl die Punkteabstände ja noch recht groß sind, Ricky führt ja immer noch mit 94 Punkten vor dir mit 85 und mir mit 74, sind die Tipps an sich doch sehr, sehr oft gleich. Das Einzige zum Beispiel, wo ich noch zwei Punkte gemacht habe, und das sind halt die zwei Punkte, die ich mehr gemacht habe als du sozusagen, würde ich sagen, ist das Unentschieden, was ich zwischen Leverkusen und Bayern getippt habe. Ja, das war dein Bold Move in diesem Spieltag. Ja. Und Ricky natürlich mit dem unfassbar guten, richtigen Tipp, als einzigen richtigen Tipp an diesem Tag mit Mainz gegen Hoffenheim, dass er richtig mit 2-2 getippt hat. Absolut. Ne? Als einziger mit einem richtigen Tipp dabei. Und ich glaube, der Ricky wird als erster, ja, die 100er Schallmauer sprechen. Ja, ist das die Schallmauer da, ja? Es ist eine Schallmauer, ja. Ja, okay. Es ist eine Art Schallmauer. Ich würde sagen, das kann er am nächsten Spieltag reißen. Ne? Die wird er auch reißen. Ich denke mal, dass es so einen Spieltag nicht nochmal geben wird. Ja. Also, ja. Es ist schon schwer, dass man wirklich so wenig Punkte macht. Wäre aber die Möglichkeit gewesen, für dich ganz groß aufzutrumpfen, ne? Wenn ich da einfach mal Gladbach-Sieg getippt hätte, wenn ich da einfach mal, weil da siehst du ja auch, dass wir alle für Dortmund getippt haben. Ja, bei Stuttgart einfach mal ein Unentschieden getippt hätte. Die haben alle bei 96 Hertha 2-1 getippt. Ja. Gibt's doch gar nicht. Das ist unfassbar. Und wir reden wirklich, Hand aufs Herz, wir reden da ja wirklich nicht drüber, was wir tippen. Absolut. Und ich weiß auch, da hatte jeder definitiv den gleichen Gedankengang. 96 Hertha, beide Mannschaften, die jetzt ordentlich auf Trab sind, aber jetzt auch nicht weltbewegend sind. Genau. Aber ist ja heim, 96 gewinnt ja alles heim, 2-1, so, weißt du? Das ja. Scheiße. Und bei Freiburg, Frankfurt haben wir auch jeder 1-2 getippt, das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Wir sind alle gleich doof. Aber der Einzige, der natürlich gesehen hat, dass der HSV nach oben schießt, bin ich. Ja, muss man mal einfach so sagen, richtig, auf die Schulter zu klopfen. Da hast du wirklich deutlich ein 1-3 getippt. Ricky und ich 1-1 getippt, das ist unglaublich. Aber wie Matthew Black bei Stuttgart gegen SVW auf 4-2 kommt. Ja, ist eine Aussage, ne? 4-2. Ja, das ist curious. Ja, wie gesagt, schöner Text wurde auch von unserem Redakteur gut recherchiert. Ist das denn alles richtig, was da geschrieben wurde? Ich denke schon, ja. Also miniaturwunderland.de, da bin ich natürlich schon bei Boypoint. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Also. Ja. Also bei mir muss ich sagen, stimmt soweit alles. Ja. Und auch vor allen Dingen das Bekennen der Tierschützer, das ist alles korrekt. Und El Pocho findet ihr wirklich bei miniaturwunderland.de, wenn ihr da im Forum unterwegs seid. Natürlich auch bei Boypoint.de findet ihr ihn dort unter El Pocho 81. Den Podcast Rudi könnt ihr natürlich bei powerwrestling.com im Forum treffen und natürlich bei tippsfuerheimwerker.de. Er ist dann nämlich der große Heimwerker bei uns jetzt. Ja. Er ist sozusagen der Tim Taylor der Podcast-Szene. Ja. So, hätten wir das Tippspiel auch. Das cool downt ja jetzt erstmal, ne? Für 10 Tage. Länger, für 12 Tage, bis wir das nächste auswerten. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie das nächste ausgeht. Und ganz ehrlich, es kann nur besser werden, vor allen Dingen bei mir. Du führst immer noch mit 3,5 Tage Siegen, also von daher. Ja, zu Recht aber auch. Natürlich. Wie kann ich mich wagen, das in Frage zu stellen? Tops und Flops dieser Woche, Mr. Pocho. Mhm. Wer fängt an? Wollen wir... Gibt es hier irgendwie eine App, sag mal, für irgendwie so eine Flipcoin-App? Ich google mal kurz. Ich google mal kurz im App Store. Google mal im App Store. Ist natürlich die Frage, ob du das dann natürlich auch eine kostenlose App findest. Klar. Ansonsten müsstest du das ja erst beim Finanztyp einreichen, ob du das machen darfst. Auf Kosten der Firma, der Fabrik. Münze werfen, so, schauen wir mal. Ja, gibt es. Jetzt auch einfach zu Portemonnaie gehen können und dir eine Münze holen können, oder? Das ist ja nicht Web 2.0. Das stimmt. Also ich habe sie runtergeladen. Mhm, funktioniert schon. Sie lädt noch. Sie scheint wirklich gigantisch groß zu sein. Ja. WhatsApp läuft auch. WhatsApp geht auch, ja. Mhm. Ja, es lädt. Das ist natürlich jetzt auch... Wir können vielleicht nochmal erwähnen, dass es eine neue Ausgabe, und zwar die 8. des MMA-Radios gibt. Aber was für ein schönes Ding. Wir haben den Ultimate Fight Night Event 29, Damien Maia vs. Jake Shields. besprochen und das relativ ausführlich in einer Stunde 40. So, ich hab's. Ich hab's runter. Bist du bereit, Pocho? Ich bin bereit. Ich mach mal laut. Swipe up to coin the coin to toss. Dann tossen wir sie mal. Dann schmeißen wir die mal. Hoffentlich fliegt die nicht aus dem Handy. Aber wir müssen ja erst sagen, was wir nehmen, oder? Das ist unglaublich smart, Pocho. Also wir haben einmal ein Question Mark, ein Fragezeichen haben wir. Und den, das andere halt. Das ist, ich flippe sie einfach mal. Ein Testflip. Und auf der anderen ist halt ein Adler. Ja. Dann nehme ich das Fragezeichen. Remember the 5th of November. So, was nimmst du das Fragezeichen, ja? Ja. Und dann, gut. Also bist du bereit, ja? Ich flippe jetzt die Coin. Flippe. I toss it far, far away from my smartphone. And I start right now. Du hast gewonnen. Ja, natürlich. Was heißt das jetzt? Fängst du jetzt an oder fange ich jetzt an? Du fängst an. Achso. Womit denn? Dann müssen wir es auch nochmal ausflippen. Also Kopf ist top. Adler ist flop. Mit den Flops fangen wir an, Pocho. Schön. Also die App ist wirklich Weltklasse, gebe ich gleich mal nicht 5 Sterne. Funktioniert, Punkt. Funktioniert, ja. 3 Sterne. So. mit dem Flop. Mein Flop ist natürlich der erste FC Nürnberg und ich glaube, das es schmerzt dann doch, oder? Ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, was da auch im Tobi-Bäuerle-Town los ist, aber ich glaube, da hängen wirklich die Flaggen auf Halbmast. Findest du das nicht auch wirklich merkwürdig, dass diese beiden Traditionsclubs, Freiburg und Nürnberg, so einen schweren Stand gerade haben? Ja, den SC Freiburg als Traditionsclub zu bezeichnen, ist ein bisschen hochgegriffen, finde ich. Warum? Warum? Ja, weil Traditionsclubs sind, die in der Bundesliga dauerwertig erfolgreich haben. Ja, okay. Mal nochmal an. Ja, danke. Komme ich auch wieder ein bisschen runter. Mit der Panflöte hat aber auch was Orientales, was Exotisches auch. Ich finde das schlimm. Genau hier wie Lonely Shepherd oder sowas. Oh. Ein Fels in wilder Brandung, wo du gerade vom Lonely Shepherd redest. Was denkst du gerade, wenn du das hörst? Ich muss mir eine Träne verdrücken. Dachte, du denkst gerade an deine Schäfchen. Ein Schäfchen? Lonely Shepherd. Achso. Hat auch was, es hat auch was, ein Stück weit was von Abschied, oder? Von Loslassen. Ein bisschen, ja. Es ist wirklich ein recht schwerer Song, der mir eigentlich sagt, erste Fußball-Bundesliga. Wir sehen uns wirklich. Oder wir sehen uns eventuell bald wieder. Ganz bald. Also das ist zumindest die Message, die dieses Lied auf mich abspadroniert. Ich lasse es mal laufen. Ja, klar. Nein. Hört man es denn noch von hier, wenn ich das Notebook weglege? Ja, geht. Gut. Ich bin der Meinung, dass Nürnberg wirklich es schwer haben wird, aber ich glaube, dass sie sich schon ein bisschen da unten raus befreien können. Nur wegen dieser wirklich derben Niederlage jetzt heißt das nicht, dass sie für mich ein eindeutiger Absteiger sind. Aber es wird schwer, da hast du schon recht. Was ist dein Flop? Mein Flop der Woche ist die Diskussion über Rot als Doppelbestrafung. Es ist doch eigentlich eine Dreifachbestrafung. Nein. Du fliegst aus dem Spiel raus, kriegst den Elfmeter gegen dich. Und bist dann noch ein Spiel gesperrt. Sag aber ich verstehe die Diskussion an sich nicht. Wenn ein Spieler gefoult wird und der letzte Mann ist, dann ist das für mich eine rote Karte. Punkt. Da muss man nicht drüber diskutieren. Da sollte man lieber meiner Meinung nach Handspiele und so weiter diskutieren, als dieses Thema. Und darum ist das mein Flop der Woche, weil diese Diskussion darüber für mich völlig unnötig ist und völlig fehl am Platz. Absolut. Pocho, dazu habe ich ein Lied für dich geschrieben und schon intoniert. Mhm. Ich höre inflationär das Wort untergehen. Pocho. Und das sagt mir, dass der erste FC Nürnberg niemals untergehen wird. Wow. Und es ist immer noch der Fels in der Brandung dieser Bundesliga. Pocho. Wow. Ich glaube, dass der erste FC Nürnberg noch Meister wird. Und jeder Mensch, der denkt, das war nicht ernst gemeint, ist ein schlechter Mensch. Was isst denn du da gerade? M&M's. Welche? Zartbitter. Mit Nuss oder ohne Nuss? Wie mit Nuss? Gibt die auch ohne Nuss. Gibt die auch ohne Nuss? Ja, klar gibt's die auch ohne Nuss. Du meinst die blauen? Ja, ich weiß nicht, ob die blau sind. Die gibt's auch in bunt. Die blaue Tüte. Ja, kann sein. Ich hole mir immer die unoriginalen. Rutsche, du schnüffelst ganz schön ins Mikrofon. Das zerstört ein bisschen diese apokalyptische Endzeitstimmung des ersten FC Nürnberg. Ja, das stimmt natürlich. Tut mir leid. Dieser Club wird niemals untergehen. Tobi, wenn du das hörst, wir glauben an dich. Wir lieben dich. Dich und den ersten FCN. Was auch immer in diesem Lied gesungen wird, lass dich nicht davon runterziehen. Der erste FCN. Der erste FCN wird immer in unseren Herzen bleiben. Auch wenn er vielleicht nächstes Jahr gegen den ersten FC Saarbrücken ran muss. Auch dann ist es immer noch der Fels in der Brandung. Ich komme zu meinen Flop-Tops. Top-Flops. Flop-Tops Nummer 1. Ich habe 2 Top-Flops. Pocho. Mein erstes Top-Flop ist Real Madrid gegen den UD Levante. Die spannendsten letzten 8 Minuten dieses Jahres. Okay. Es ging hin und her, her und hin und her und wieder andersrum. Also stand ja ewig lange 2-2. Also, ja. Das heißt ewig lange. Er stand halt bis vor ein paar Minuten vor Schluss 2-2 und die Madrider haben gedrückt und gepresst und was auch immer. Es hätte aber nicht sollen sein. Marcelo hat da aus der zweiten Reihe draufgewämst, wie sonst sowas der Keeper da von Levante. Der war wirklich der Wahnsinn. Ganz im Ernst. Und das war wirklich, hat mir imponiert. Aber dann natürlich, wer hat das 3-2 gemacht in der 91. Spielminute? Sag's mir. Rate doch mal. Bale. Der ist verletzt. Stimmt. Cristiano Ronaldo. Und hat, das war wirklich so unglaublich, der zieht natürlich einfach drauf im 16er, wird leicht abgefälscht, das Ding, und knallt rein. Und dann, das ist unglaublich. Ich dachte, das konnte nicht sein. 91. Minute, die Zeit tickt, oder 92. war es schon. Tja, und dann ist der Knoten doch geplatzt. Das war wirklich wahnsinnig spannend, super geil. Wer sich das noch irgendwie bei Laola 1 TV nochmal angucken kann, der sollte es machen. Real Madrid, wirklich eine klasse Performance. Und dann muss ich noch einen deutschen Legionär in der Primera Division adeln. Patrick Ebert spielt für Valladolid. Und hat wirklich alles abgeliefert. Da hat eine schöne Ecke geschlagen. Also gegen Barcelona haben sie gespielt und die ging dann auch direkt ins Tor. Also beziehungsweise der wurde dann reingeköpft. Eine schöne Ecke geschlagen, hat irgendwie vorm 16er einen super spektakulären Fallrückzieher gemacht und hat wirklich alles gegeben, hat sich den Arsch aufgerissen, hat mir wirklich sehr imponiert. Also Patrick Ebert, klasse, super. Ist mir gar nicht so klar gewesen, dass der in Valladolid so da der Shit sein soll anscheinend. Ja, klasse. Hat aber dann leider doch klar 4-1 verloren. Ja. Ohne Messi. Mhm. Aber mit Neymar. Ja, geht ja dann vom Tausch her. Ja. Dein Top? Mein Top der Woche ist Peter Neururer. Das reicht eigentlich schon, aber... Hat er noch blaue Haare? Nee, aber Peter Neururer hat sich darüber beklagt und es läuft auch gerade so in den letzten Minuten über den Äther, ich habe es aber heute Morgen schon gelesen, ja, mit dem Zitat, Trikotköser kotzen mich an. Ja, super, Weltklasse. Ja, und beschwert sich da natürlich darüber, dass die Leute irgendwie eine falsche Einstellung zum Fußball hätten, die fehlende Loyalität, spricht er da an, und Trainer, die innerhalb einer Saison mehrere Vereine in der Liga trainieren. Und ich finde, das ist eine Sache, die muss man mal ansprechen, weil dieses Oldschoolige geht ziemlich verloren im Fußball im Moment. Und ich finde, das darf es nicht. Es darf es nicht. Man muss weiter solche Typen haben und man muss auch die Loyalität zu seinem Verein weiter behalten, denn ansonsten wird das nur noch ein Geschäft und das kann nicht gut fürs Business sein. Oh. Das kann nicht gut fürs Business sein, wenn es nur ein Geschäft wird, ne? Genau. Jedenfalls nicht für denjenigen, der es konsumiert. Okay. Pocho, das hätten wir dann auch alles. Dann. Bedanke mich. Oder möchtest du noch was sagen? Ich möchte das Lied nochmal in den Anfang hören, bitte. Ich würde sagen, das machen wir als Rausschmeißer. Mhm. So. War mir wieder eine Ehre, mit dir Schabernack zu treiben, das ein oder andere eloquente Wörtchen um die Ohren zu pfeifen. Es bespaßte mich gar. Ja, mich auch. Und ich werde jetzt Ich muss jetzt noch Haushaltskram machen. Ich mache jetzt noch Hausaufgaben. Ja. Ich habe auch noch Mathe und Geschichte. Auch. Ja. Was musst du da machen? In Mathe habe ich irgendwas mit einer Asymptote, die ich da feststellen soll, die da gegen Null geht. Und in Geschichte spreche ich über, muss ich ein Referat vorbereiten. Ja. Und das wird ziemlich schwer, weil das Referat geht darüber, was geschah nachdem der nach erste dem Tod MCN von Marilyn Monroe. Ach so. Ja, ich habe letzte Woche habe ich einen Nachruf geschrieben. Mhm. Für den ersten FCN. Mhm. Der kam gut an. Ja? Mhm. Pocho, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch. Und ich würde sagen, in unserem Herzen ist der erste FCN der Fels in der Brandung. Oder? Definitiv. Tschüss, Pocho. Tschüss, Chris. Stand, endet in vielen Jahren, so manchen Stürmen.